anders aus. Man konnte nachts noch aus dem Haus. Doch die Zeiten sind vorbei. Wir sind nicht mehr frei. Ein ganzes Volk wollt sie zerstören. Niemand will unsere Warnung hören. Seht endlich ein, um was es geht. Wir wollen, dass Deutschland überlebt. Wir sehen auf, damit es schneller geht. Komm, ein Deutscher hält es hier noch raus. Schmeiß endlich die Kanacken raus. Niemals werden wir akzeptieren, dass Fremde uns regieren. Ein ganzes Volk wollen sie zerstören. Niemand will unsere Warnung hören. Seht endlich ein, um was es geht. Wir wollen, dass Deutschland überlebt. Volk zusammenhält gegen den Abschaum dieser Welt. Ja.